HR2 Kultur. Hörspiel. Am 28. August jährt sich Johann Wolfgang von Goethes Geburtstag zum 275. Mal. Aus diesem Anlass haben wir heute den ersten Teil des Hörspiels Egmont für Sie im Programm, einer wunderbaren Hörspielinszenierung aus dem Jahr 1949. Kurz vor Ausbruch des Spanisch-Niederländischen Kriegs im Jahr 1568, dem 80 Jahre währenden Befreiungskampf der Niederlande gegen die spanischen Besatzer, lernen wir den jungen Graf Egmont kennen. Der Graf, angelehnt an den historischen Grafen La Moral von Egmont, gerät zwischen die Fronten des belgischen Bürgertums und der spanischen Besatzer. Als volksnaher und gütiger Aristokrat wird er in der Bevölkerung geschätzt. Doch bald schon sieht er sich in Gefahr, den politischen Kämpfen seiner Zeit zum Opfer zu fallen. Das Hörspiel beginnt etwas ungewöhnlich mit einigen Minuten Musik. Doch diese hat es in sich. Die großartige Komposition von Beethoven wurde als Bühnenmusik für das Trauerspiel komponiert und erlangte, unabhängig vom Theaterstück, große Beliebtheit. Nun wünschen wir Ihnen ein wunderbares Hörerlebnis mit dem ersten Teil von Egmont unter der Regie von Theodor Steiner. Beide Teile finden Sie schon heute in der ARD Audiothek. Thank you.